رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي رب اشرح لي رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري صدري صدري ويسر لي ويسر لي ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة عقدة عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة عقدة عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل واحلل واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي قولي قولي قو قو قو قولي قولي قولي قولي قو قولي رب اشرح لي صدري حاكو بذكره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني من لساني من لساني يفقه قولي A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Da kommen wir heute also zu den Duas, zu den Bittgebeten, die Teil des Korans sind, also koranische Bittgebete, die im Koran aufgeführt sind. Und zwar ist das eine Dua aus Surah Taha ab dem Vers 25. Diese Dua hat Musa a.s. gesagt, als er an den Hof Pharaons geschickt wurde, um dort die Botschaft Allahs zu verkünden. Das war eine sehr furchterregende Aufgabe. Und Allah brachte Musa a.s. diese Dua bei, damit diese Dua Musa a.s. sein Herz öffnen würde, seine Zunge öffnen würde, seine Aufgabe erleichtern würde und diese Ehrfurcht vor Pharaon und seinem Hof schwinden würde. Mein Herr, weite mir meine Brust und mache mir meine Angelegenheit leicht und löse den Knoten in meiner Zunge, so, dass sie meine Worte verstehen. Sehr schöne Dua, sehr kraftvolle Dua. Das Wort Shrahli, Shrah, ist, wenn man etwas aufmacht, öffnet. Bevor der Gesandte Allahs, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Prophet wurde, als Kind schon, wurde auch er von Jibril, dem Erzengel Gabriel, besucht. Und diese Geschichte, diese Überlieferung ist bekannt. den meisten von euch, denke ich mal. Diese Schaq von Sadr, diese Öffnung der Brust des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, wortwörtlich, Jibril entnahm dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, sein Herz, im Kindesalter schon, und das Herz wurde gewaschen. Das Herz wurde gewaschen und dann zurück in die gesegnete Brust unseres Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, zurückgetan. Und später, kurz vor dem Prophetentum, ist dasselbe dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, nochmal passiert. Ja, weil der Koran wurde auf das Herz des Gesandten herabgesandt. Der Koran ist auf das Herz des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, herabgekommen. Und solange um den Koran entgegenzunehmen, unser Herz nicht involviert ist, solange wir nicht versuchen, das Herz zu reinigen, vorzubereiten für die Entgegennahme des Koran, für das Herabkommen des Koran auf unsere Herzen, solange wird der Koran in uns selber auch nicht wurzeln. Wenn wir also wollen, dass das Licht des Koran in uns herabkommt, dann müssen wir das Herz erstens von allen Arten von Übeln und Krankheiten reinigen. Von Neid, Gier, Hass, Heuchelei, Unglaube sowieso, Zweifel, all dieses muss immer wieder bereinigt werden. Und wir müssen all diese Bittgebete und Gedenken an Allah sprechen und auch meinen und Allah bitten und alles dafür tun, um diese Reinlichkeit, die Reinigung des Herzens beizubehalten und weiter zu reinigen. Ja, und auch solche Gefühle und Emotionen entwickeln, die das Herz reinigen. Wie Liebe zu Allah, Liebe zum Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, Großmut, Edelmut, all diese Tugenden, die im Herzen ruhen. Wenn wir diese Dua sprechen, dann sollten wir uns wirklich auch vorstellen, wie die Brust geöffnet wird, ja, wie das leicht wird. Ja, sich wirklich vorstellen, auch wenn wir sagen, wa yassir li amri, und erleichtere mir meine Aufgabe. Hier jetzt unsere Aufgabe, sagen wir mal, wäre, dass wir jetzt gemeinsam den Koran lernen wollen, dass wir uns das auch merken können, dass wir uns das leicht gemacht wird. Jeder von uns hat Probleme, seien es äußere Probleme oder innere Probleme. Innere wären zum Beispiel Faulheit, abgelenkt sein, Unachtsamkeit. Ja, und dazu kommen dann auch manchmal äußere Probleme. Allah möge uns diese Aufgabe erleichtern. وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي, löse den Knoten in meiner Zunge. Manchmal weiß man und kennt man etwas, sagen wir mal, wir haben Koran gelernt, aber es fällt uns trotzdem schwer, es auszudrücken, es anderen mitzugeben, es anderen mitzuteilen, auf die Art und Weise, wie es richtig und gut ist. Ja, das heißt, in vielen Dingen sind wir leider sehr redegewandt, nur wenn es dann auf den Koran kommt, dann verhaspeln wir uns oder werden unsicher oder vergessen alles wieder. Ja, deswegen, Allah gibt uns auch diese Fähigkeit, auch auf gute Art und Weise das weiterzugeben, wenn uns schon etwas Gutes gegeben wurde, dass wir das mit anderen auch teilen können. Ja, der Koran ist die Rede Allahs, ja, Kalamullah, nicht was Geschriebenes, sondern ist die Rede von Allah, der Kalam von Allah, und wichtig, dass auch wir es sprechen, kommunizieren, an andere weitergeben können, in der Lage sind, und Allah möge uns diese Möglichkeit auch geben. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.